Ja. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon 5 Minuten angefangen. Ich sage euch jetzt auch nochmal die Telefonnummer, falls ihr mit mir auch reden wollt. Das ist die Nummer 0180-5678-111. Und ich spreche gerade mit Ruth. Ruth ist 46 Jahre alt und sie hat mir gerade erzählt, dass sich am 1.1.97 ihr Mann das Leben genommen hat. Ihr Mann saß wegen Mordes im Gefängnis. Er hat sich auch im Gefängnis selbst getötet. Und Ruth hat ihren Mann kennengelernt durch eine Gefangenenbetreuung und hat sich dann in ihn verliebt und ihn auch geheiratet. Das ist so korrekt zusammengefasst, Ruth, nicht? Ja. Ja. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dass dein Mann sich im Gefängnis das Leben genommen hat. Ja. Warum hat er sich das Leben genommen im Gefängnis? Das ist 97 gewesen. Und wir haben in der Zeit, ich habe aus erster Ehe 3 Kinder. Ich war vorher mit einem Polizisten verheiratet. Mhm. Und ich habe diese Belastung teilweise einfach nicht mehr ausgehalten, weil er von Anfang an sehr stark selbstmordgefährdet war. Mhm. Und wenn ich nur 5 Minuten zu spät zum Besuch kam, dann brach für ihn schon die Welt zusammen. Und das war also so heftig, mein ganzes Leben regelte sich eigentlich nur noch nach Telefonzeiten, wo ich stundenlang warten musste und dann musste das Telefon frei sein, nach Besuchszeiten. Wie oft überhaupt hast du ihn besuchen können? 4-mal im Monat. 4-mal im Monat. Ja, und dann musste man immer eine günstige Zeit aussuchen, denn wenn so viele da waren, war der Besuch sehr schnell zu Ende. Und manchmal ging es ihm dann sehr schlecht. Und teilweise ging es mir auch sehr schlecht. Ja. Hattet ihr bei dem Besuch die Möglichkeit, auch ganz alleine zu sein? Die Möglichkeit haben wir erst Ende 95 oder 96 gehabt. Also wir waren, 95 muss das gewesen sein, schon über ein Jahr verheiratet. Hm. Heißt das alleine sein, dass ihr dann auch miteinander schlafen konntet? Ja. Das ging, ja. Was hat dich denn motiviert unter diesen sehr schwierigen Umständen? Du wusstest, dass dieser Mann lebenslänglich inhaftiert sein wird, oder sehr lange zumindest noch. Du wusstest, dass er einen Mord begangen hat. Du hast jetzt gerade mir erzählt, dass du im Nachhinein erst die wahren Hintergründe dieses Mordes erfahren hast, nämlich dass er vorher dann, aber auch erst so in der Zwischenzeit. Mhm. Ganz am Anfang habe ich das so nicht gewusst. Also er hat eine alte Frau umgebracht. Also ich habe immer ein Stück mehr gewusst. Ne? Und ganz zum Schluss habe ich... Er hat eine alte Frau umgebracht, um an das Geld zu kommen. Ja. Was hat dich motiviert, dich auf eine Ehe einzulassen? Ich habe nach einer Zeit an ihn geglaubt. Ich habe auch an uns geglaubt. Er war ein schwer misshandeltes Kind, was ins Heim abgeschoben worden ist, was auch missbraucht worden ist. Und ich habe irgendwo wirklich dran geglaubt, dass wir es schaffen würden. Mhm. Wann hätte denn angestanden, dass er entlassen wird? Ja, er hatte lebenslänglich, ich denke 18 bis 20 Jahre. Mhm. Wann ist er reingekommen? Ich habe ihn 92 kennengelernt, 6 Jahre vorher. Mhm. Mhm. Jetzt hatte ich dich gerade gefragt, was du glaubst, was die Ursachen dafür sind, die Gründe, weswegen er sich das Leben genommen hat. Das hast du noch nicht so ganz ausführlich beantwortet. Die Gründe waren, dass im Laufe der Zeit ich immer weniger konnte. Und ich habe ihn auch betrogen in dieser Zeit, weil ich manchmal, also es war für mich kein Betrug. Ich bin auch absolut ehrlich mit ihm umgegangen. Was heißt, dass du immer weniger konntest? Ja, ich hatte die Kraft nicht mehr, ihn pausenlos festzuhalten. Also das heißt, nur für ihn da zu sein, zu arbeiten. Aber du hast ihn immer besucht, regelmäßig, das schon, oder? Ich hatte 3 Kinder. Ich musste arbeiten, um überhaupt den finanzielles. Mhm. Er hatte ja gar nichts. Du hast ihn betrogen, du hast eine Affäre gehabt oder andere Affären gehabt und ihm das auch erzählt. Ja, es waren keine Beziehungen. Mhm. Und ihm das auch erzählt. Ja, ich bin mit beiden Seiten dann wirklich ehrlich umgegangen. Ich konnte. Glaubst du jetzt im Nachhinein, dass das ihn so sehr gekränkt und verletzt hat, dass er das nicht hat verwinden können? Ich glaube, dass es dazu beiträgt, aber wenn es mich nicht gegeben hätte, dann wäre sein Selbstmord, also von meinem Gefühl her, 5 Jahre eher passiert. Machst du dir... Und ich bin mir auch heute ganz sicher, dass unter den Bedingungen, ich glaube nicht, dass dass es den Menschen gibt, der nicht anschließend in die Situation reinkommt, sich schuldig zu fühlen. Ich habe alles für ihn getan. Ich bin mir vorgekommen wie ein Dreifach-Elefant. Also du fühlst dich jetzt schuldig. Ich denke, dass ich auf dem Weg Fehler gemacht habe, aber eine tiefe Schuld empfinde ich nicht mehr. Empfindest du nicht mehr? Nein, habe ich aber. Eine ganz tiefe. Also hast du da, Moment, ich habe hier nicht verstanden. Empfindest du doch eine tiefe Schuld? Nein, jetzt nicht mehr. Im Anfang schon, ja. Aber mittlerweile weiß ich, dass ich so gequält worden bin durch diesen pausenlosen Selbstmorddrohungen. Und durch, er hat im Gefängnis gekifft und er hat, es waren also einige Dinge, die also, wo ich normalerweise mit dem Pastor oder dem Sozialarbeiter drüber gesprochen hätte. Aber es ist immer, wenn du nur einen Ton sagst, dann komme ich hier nie wieder raus. Ich frage jetzt mal was ganz vielleicht Provokatives. Ich frage es dich trotzdem. War es irgendwie vielleicht auch eine Erleichterung für dich? Ich weiß, dass das provokativ war. Es war eine unendliche Trauer. Es war ein unendlicher Schmerz. Es hat mich 4 Monate in die Klinik gebracht, in eine psychiatrische Klinik. Es war auch ein unheimlicher Zorn, weil ich das Empfinden hatte, das kam dazu, es ist auch ein Teil Rache. Und es war auch Befreiung, ja. Wie geht es dir jetzt heute damit? Du klingst oder wirkst noch immer sehr angeschlagen und sehr traurig. Ja, aber es geht mir besser als damals. Ich hätte damals auch noch meine Kinder verloren, weil von der Mutter nichts mehr übergeblieben wäre. Hast du mir gerade gesagt, als die Fernsehzuschauer noch nicht dabei waren, dass die wirkliche Tat erst nach und nach und letztendlich jetzt nach seiner Selbsttötung ans Licht gekommen ist, für dich ans Licht gekommen ist. Und auch sein Vater ist auferstanden, wo er mir erzählt hat, der ist tot seit Jahren und als er beerdigt wurde, habe ich die von seinen Geschwistern, die ich nie vorher gesehen habe. Lass mich das mal fragen, Ruth, mit der Tat. Mir schien so, als sei, du möchtest da nicht ausführlich drüber sprechen, das respektiere ich auch, mir schien aber, dass diese Tat sehr brutal war. Ja. Hat dieses neue Wissen ihn auch jetzt für dich im Nachhinein noch wieder in ein anderes, sprich schlechteres Licht gerückt? Ja, ich kann mir, also diese Tat kann ich mir nur von einem Menschen vorstellen, der in dem Augenblick wahnsinnig wird. Und ich kann mir vorstellen, wenn ein Kind derart misshandelt und auch missbraucht wird und über Jahre lang nur gelitten hat, dass es irgendwann zu so einer Persönlichkeitsspaltung kommen kann. Ja, das kann ich mir alles vorstellen. Meinst du, dass es für ihn letztendlich jetzt auch die bessere Lösung ist, dass er nicht mehr lebt? Das wage ich nicht zu beurteilen. Hast du für dich das Gefühl, dass du verlorene Jahre hinter dir hast? Nein, bestimmt nicht. Trotz der Anspannung und trotz der Belastung? Nein. Was ich verloren habe, ist dieses träumende Wesen. Also ich sage mal, dass ich eigentlich geträumt habe und an Menschen geglaubt habe. Und dass ich da schon vorsichtiger geworden bin, dass ich nicht mehr naiv an so glaube und dass ich mich auch nach der Zeit damals nicht wieder so einlassen konnte, weil ich und ich kann das immer noch nicht. Ich lebe also jetzt alleine und Deine Kinder sind erwachsen schon? Zwei Jahre. Aber du hast den Eindruck, dass du wieder allmählich beginnst, Fuß zu fassen. Ja. Hast du im Moment auch noch eine psychologische Betreuung? Ja, wenn ich will. Ich kann mich melden. Ja. Aber es ist nach wie vor so, dass ich auch sehr enttäuscht bin. Und dass eigentlich ja der Kampf, also auch den Weg zu schaffen, so hart war, dass es mich auch sehr traurig macht, dass es viele Menschen gibt, die davon überhaupt keine Ahnung haben, dann aber Stempel verteilen, meine Kinder direkt mit abstempeln und mich irgendwo als einen Menschen stellen, der ein Täter ist. Ne? Mittlerweile macht mich das böse. Früher hat es mich getroffen. Ich finde sehr beruhigend und sehr schön zu hören, dass du dieses Schuldgefühl nicht mehr hast, von dem du gerade gesprochen hast. Aber es war sehr schwer, weil mein Mann mir, er hat mir 3 Monate vorher gesagt, er wäre heroinabhängig. Und dann habe ich gesagt, den Weg mit einem Heroinabhängigen gehe ich nicht, weil ich einen Sohn habe, der noch nicht erwachsen ist. Und ich, das kann ich nicht, das tue ich nicht, das mache ich nicht. Und wenn du nicht zur Therapie gehst, ist unser Weg wirklich zu Ende. Und dann hat er mir 1 Monat später einen Brief geschrieben, im November, in dem er schrieb, er wäre einen Tag vorher gestorben und mich also wirklich sowas von beschimpft. So einen Horrorbrief habe ich nie gelesen und so ein Gesicht von ihm habe ich vorher nie gesehen. Und Gut. Es war heftig, es war sehr heftig. Möchtest du mit meiner Psychologin jetzt noch ein wenig reden? Das wäre vielleicht sogar gut. Ja, das geht auch. Ich möchte nur, ich habe also letztens eine Frau gehört, die auch irgendwie einen Mann im Gefängnis hatte und sich überlegte, wie der Weg weiterging. Ich möchte nur sagen, bitte, also Naivität ist gut, aber manchmal sieht das alles ganz anders aus, als man glaubt, dass es aussieht. Ich wünsche dir jetzt für den weiteren Lebensweg alles, alles Gute. Ich danke dir. Dass es gut bergauf geht, wenn auch langsam, aber dass es gut bergauf geht. Und ich möchte noch den Eltern sagen, die ihre Kinder misshandeln, sie sollten drüber nachdenken, wenn sie mich gehört haben. Du legst es auf und die Petra ruft dich gleich an. Alles Gute, Ruth. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, nochmal die Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Der oder die Nächsten sind Michael und auch ein Carsten ist da irgendwo in der Gegend. Stimmt das? Hallo? Ja, mit wem rede ich denn da? Hier ist der Michael. Michael, und du bist 22 Jahre alt. Ich bin 22, ja. Und der Carsten ist auch irgendwo da? Carsten ist auch neben mir hier. Gehört er uns, hängt er direkt mit am Telefon? Ja, der hängt mit am Telefon. Was heißt am Telefon? So ein bisschen. Wir so ein bisschen. Angestellt. Was? Muss noch ein bisschen arbeiten. Der letzte Arbeitstag heute. Ja? Was ist denn euer Thema? Unser Thema ist, wir haben eine Reise gewonnen nach Las Vegas. Hey! Und haben da nicht den Jackpot geknackt, aber schon einen Jackpot geknackt. Nämlich? Wir haben 1,75 Millionen Dollar gewonnen. Wie bitte? Ja. 1,75 Millionen Dollar? Ja, richtig. Ihr beiden Jungs? Wir beiden Jungs, ja, per Zufall. Der Carsten wollte gar nicht mit mir ins Casino gehen. Und wir haben dann unsere letzten 100 Dollar sozusagen gewechselt. Waren dann auch ziemlich genervt, als die ersten 90 verschwunden waren. Ja. Und hatten dann noch 10 und wir haben uns dann einfach unsere Geburtsdaten zusammengezählt, haben die Automaten abgezählt, haben was reingeschmissen und haben, also unglaublicherweise, es hat plötzlich so eine Sirene gegeben und wir konnten es gar nicht glauben, wir sind fast umgefallen und haben dann tatsächlich gewonnen. Das ist unglaublich, aber es ist tatsächlich so. Und habt das Geld gleich wieder verpasst? Nein, wir haben überhaupt nichts verpasst. Ich rede also mit einem Millionär jetzt. Ja, ja gut, ein kleiner Millionär. Ja, Mensch, das ist doch wahnsinnig viel Geld, 1,7 Millionen Dollar. Sicherlich. Wie viel D-Mark sind das denn? 1,4 für jeden. 1,4 D-Mark für jeden? 1,4 Millionen für jeden. Um, was macht? Abgezogen vom Wechselkurs, ne? Wie geht denn sowas? Also erstmal, wie habt ihr das denn gewonnen, diese Reise? Wo habt ihr die gewonnen? Wir haben die Reise gewonnen beim Preisausschreiben hier von so einem Autohaus. Ja. Und das war 2 Wochen, also nicht ganz 10 Tage, mit L-Tour. Und wir sind dann auch hingeflogen, eigentlich nach Los Angeles nur. Ja. Haben uns dann da einen Mietwagen genommen, sind ein bisschen rumgefahren. Und ich wollte unbedingt nach Las Vegas. Und wir haben uns dann da so ein One-Way-Ticket gekauft und sind nach Las Vegas geflogen. Ja, so, nur erzähl uns doch mal bitte, die wir alle so etwas noch nie gewonnen haben, wie das geht. Also man, es klingelt dann irgendwie und dann habt ihr den großen, da wurde signalisiert, dass ihr gewonnen habt. Geht man dann in irgendeinen Nebenraum und da steht ein Köfferchen mit sehr viel Geld und wandert damit nach Hause oder wie läuft das? Also überweisen die das oder wie? Also es war so, dass so eine Sirene anging und dann kamen alle Leute zu uns gerannt. Also wir waren innerhalb kürzester Zeit von, ich weiß es nicht, von 40, 50 Leuten umstellt. Ja. Alle haben gejubelt und die Hände geschüttelt und wir wussten gar nicht, was los ist. Wir dachten, wir hätten vielleicht jetzt, was weiß ich, 500 Dollar gewonnen oder so. Aber dann kam so ein Mann, hat uns an die Seite genommen, hat uns mit ins Büro genommen. Und hat uns dort erzählt, also wir können ja beide gut, was heißt gut Englisch, aber wir können zumindest unser Schulenglisch noch, hat uns gesagt, was wir gewonnen haben, wir sind da fast tot umgefallen. Haben habt ihr das geglaubt überhaupt? Naja gut, ehrlich gesagt haben wir gedacht, das wäre irgendwie sowas wie versteckte Kamera oder so. Ja, ja. Aber da das ja in Las Vegas war, konnten wir uns das nicht vorstellen. Jedenfalls hat er uns gesagt, was wir gewonnen haben und wir konnten das gar nicht glauben. Dann haben die uns für den Abend, das war in Caesars Palace in Las Vegas. Kenn ich, ja. Haben die uns eine Suite reserviert. Und, aber das heißt eine Suite, also so ein, ja doch, kein Hotelzimmer, es war schon eine relativ große... War schon ein bisschen größer. Relativ große Suite, obwohl das ist ja nicht so wild, da kostet ein Hotelzimmer auch 40, 50 Dollar, also das Essen ist auch billig, weil die Leute halt alle dort spielen. Und ja gut, wir haben dann den Abend genossen und dann am nächsten Morgen haben wir einen Scheck bekommen über diese Summe und wir haben uns dann unterhalten, wie das funktionieren kann mit den Formalitäten und der hat dann gesagt, dass das nicht überwiesen werden kann. Mhm. Wir haben einen Scheck bekommen, haben das hier bei unserer Sparkasse einfach eingereicht. Was ist jetzt? Nee, entschuldige. Da piepst irgendwas. Ja, ja. Auf diesem Scheck stand wirklich dann 1,7 Millionen Dollar drauf. 1,75 Millionen Dollar. Ja, wir haben das nicht zweigeteilt. Also wir haben die Summe. Ja, ja. Jeder hat es bekommen. Und dann seid ihr mit diesem kleinen Scheck in eure Sparkasse nach Wanne-Eickel oder wo immer du anrufst, sag nicht, von wo du anrufst, gegangen und dann wurde das euch überwiesen und auf euer Konto gebucht. Ja, richtig. Und plötzlich wurden die Schleimer von der Sparkasse richtig freundlich. Das kann ich mir gut vorstellen, die euch wahrscheinlich nicht mit dem Arsch vorher angeguckt haben. Ja, ne? Das schon. Also es gab immer dieses Blöde, wenn man da mal ein Dispo wollte für 1000 Mark für die Kreditkarte oder so, dann haben die immer gesagt, naja, kann man nicht verantworten oder kann man nicht so machen oder so machen. Carsten, du hast gerade gesagt, du hast deinen letzten Arbeitstag. Was machst du? Michael bin ich. Michael. Nee, ich bin ja beim Carsten in der Tankstelle. Aha. Er muss heute arbeiten, ist sein letzter Arbeitstag und das war's dann auch. Und was machst du vom Beruf? Ich bin Student. Du bist Student. Was studierst du? Ich BWL. Ja, wunderbar. Dann hast du auch gleich das Know-how, vielleicht gut mit dem Geld umzugehen. Naja, so viel Know-how habe ich noch nicht. Aber gib mal eben den Carsten. Wir reden gleich nochmal. Ja, ganz kleinen Moment. Mhm. Ich gebe dir den Carsten. Ja, bitte. Mhm. Hallo? Carsten, das ist ja sensationell. Ja, sensationell, das ist mehr als sensationell. Das ist unglaublich, ist das. Ich gratuliere von Herzen. Wir alle gratulieren. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, da kann man echt nichts mehr zu sagen. Wie fühlst du dich als junger Millionär? Ja, ich weiß nicht, wie soll man sich fühlen? Also ich habe, also, naja gut, in Wirklichkeit kann man ja eigentlich nicht dran glauben irgendwie. Wie, also ich hab's bis jetzt immer noch nicht ganz so verarbeitet. Wann war das jetzt genau? Vor lauter Aufregung habe ich gar nicht gefragt, wann das war. Wann war das? Wann das war, ja. Das ist jetzt 3 Monate knapp erst her, das ist jetzt ganz, ganz... Wie, und dann arbeitest du heute noch in einer Tankstelle? Bist ja, du sicher. Aber der letzte Tag immerhin. Ja, ja, klar, nein, ich habe aber, wenn ich zusage, dann sage ich auch zu, dann bin ich auch da. Ein ehrenwerter junger Mann. Ja, ja. Bist du auch Student? Ja, klar. Auch BWL? Nee, ich mache Informatik. Informatik, ja, was hast du denn jetzt vor mit dem Geld zu machen, mit so viel Geld? Ja, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, also ich habe mir erst gedacht, so Auto, gut, naja, und dann vielleicht noch eine Wohnung oder sowas, aber ja. Ja, im Prinzip, ich weiß es eigentlich nicht mehr. Was für ein Auto willst du dir kaufen? Ja, ich denke mal, ich hole mir ein BMW. Wahrscheinlich, ja. Aber kleineren, das... Was haben denn die netten Kollegen und Kolleginnen von der Sparkasse oder von welchem Bankinstitut auch immer dir geraten, mit dem Geld zu machen? Geraten, also das Beste war erstmal, also ich habe immer bei der Bank bis jetzt immer Schulden gehabt, ne? Also es ging immer so 1000 Dispo rauf, 1000 Dispo runter und so. Ja, die haben also auf jeden Fall die Kulleraugen gekriegt. Die legen euch jetzt einen roten Teppich, ne? Wenn ihr die da legen ja mehr als einen roten Teppich, also ich weiß nicht, ich war vorher eigentlich also so kein unbedingt annehmbarer Kunde da. Ja, ist klar. Und jetzt dümpelt diese Million auf deinem Girokonto oder wie hast du das gemacht? Ja klar, als erstes, sicher. Also ich weiß ja nicht, ich habe keine Ahnung, also, was man mit so viel Geld... Ich bin auch kein Finanzberater, aber ich empfehle dir, dich mal wirklich mit einem Fachmann zusammenzusetzen und schnell was zu unternehmen, weil auf dem Girokonto ist das nur wirklich ziemlich dumm, so viel Geld... Ja, ich weiß nicht, ich möchte eigentlich nicht so großen Wirbel drum machen. Ich habe jetzt also ziemlich viel Probleme mit meinem Bruder und mit meinen Eltern. Wissen die das? Die wissen das und ja, von daher, also vorher... Inwiefern Wirbel mit denen und Probleme? Ja, ich weiß nicht, also ich vorher war das so immer... Ja, beachtet wurde ich auch noch ganz gut in der Familie, so, aber mittlerweile ist das so, also wirklich, im Augenblick sieht das so aus, als ob dir jeder so einen Arsch kriegt, so nur wegen. Hast du das im Freundeskreis auch erzählt? Im Freundeskreis nicht, nee. Ja, ich hoffe, dass dich jetzt auch niemand erkennt oder euch niemand erkennt, aus dem Freundeskreis. Auch um die Zeit glaube ich nicht. Ja, wer weiß, unterschätze es mal nicht. Also, heißer Tipp von mir, erkundige dich mal und setze dich mit einem soliden Fachmann zusammen, dass das Geld auch ordentlich angelegt wird. Ja? Ja, gut. Carsten, gib mal bei dem Michael nochmal. Jo, alles klar. Augenblick. Tschüss. Tschüss. Hallo? Michael, bist du auch so ratlos, was du mit deiner Million machst? Also ich muss sagen, ich habe mir da noch gar keine Gedanken drum gemacht. Ja. Am Anfang habe ich natürlich gedacht, dickes Auto oder sowas, aber mittlerweile, also wir haben uns erstmal jetzt einen schönen Leihwagen genommen. Ja, gönnt euch doch auch ein dickes Auto. Also es sei ja erstmal, aber das ist Blödsinn, das Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Natürlich. Ich meine, ja, 1,5 Millionen ist zwar, oder 1,4 ist zwar eine Menge Geld, aber so viel ist es auch nicht. Und ich meine, wenn man sich hier ein Auto kauft und da was macht, ist das Geld ruckzuck weg. Ja. Was ist denn so in deiner Überlegung, was du am ehesten demnächst vielleicht machen könntest? Eine Eigentumswohnung oder Aktien? Habe ich ja schon. Oder, hast du schon? Ja, also das würde ich mir nicht zulegen. Mhm. Also ich denke, ich werde das erstmal in Ruhe dort liegen lassen. Das Problem ist ja, wenn der Euro kommt, bin ich ja nicht mehr Millionär. Na gut, aber das ist vom Wert her identisch dann. Ja gut, okay, natürlich. Aber es ist natürlich schön, mal den Kontoauszug zu haben. Ich habe ihn mir auch gerahmt, über den Schreibtisch gehängt. Das ist geil, das kann ich mir vorstellen. Das ist geil, ja. Also ich weiß es wirklich noch nicht. Also ich denke, ich werde es anlegen. man hat unheimlich viele Leute, die jetzt anrufen, immer... Also Michael, wir können uns ja alle mal gemeinsam ein paar Gedanken machen, wie ihr beide euer Geld am besten anlegt und dann faxen wir euch das mal rüber. Ja, sicher. Ja, sollen wir das mal machen. Sicher, aber da gibt es schon genug Leute, die mal anrufen und irgendwelche Tipps haben. Ist das denn bei dir in der Familie auch so, dass die plötzlich sich anders verhalten, so wie das Carsten gerade erzählt hat? Nö, überhaupt nicht. Also meine Familie ist relativ wohlhabend. Achso, dann ist und, das, die kennen die Millionenauszüge schon. Nein, das nicht. Also es ist schon was sehr, sehr außergewöhnliches, das ist gar keine Frage. Aber in gar keinem Fall, also es hat sich nichts verändert. Für mich jetzt persönlich natürlich, man schwebt so ein bisschen so auf Wolke 7 natürlich. Ja. Und nun gut, sicher ist es was Besonderes und man kann es eigentlich immer noch nicht fassen. Also wenn ich mir nicht immer den Konto auch so angucken würde, würde ich selber nicht glauben. Ja. Aber, also, wir freuen uns alle für euch und gratulieren nochmal ganz herzlich hoffen, dass ihr auch da gut über die Runden kommt mit dem Geld und verprasst das nicht alles. Aber ich glaube, da habe ich keine Sorge bei euch. Ja, das freut mich doch. Ja. Tschüss Michael und tschüss Carsten. Ja, tschüss. Tschüss ihr beiden. Das ist ja eine tolle Sache. Das ist ja eine wunderbare Sache. Ein Millionengewinn in Las Vegas. Wir sollten alle mal einen Trip nach Las Vegas machen, in der Hoffnung, dass uns das auch passiert. Mario, 24 Jahre alt. Hi. So, Domian. Ja. Und zwar mein Thema sind Kuscheltiere. Du hast in deinem Buch über mich geschrieben, ich wäre eine Tunte. Über das dich? Muss ich hier ganz vehement bestreiten. Also im Buch Heller von Sinn, Jürgen Domian, Jenseits der Scham. Ja, genau. Gibt es eine Interviewpassage, wo Heller von Sinn mich fragt, also in etwa magst du Kuscheltiere? Und dann sage ich, nein, das ist was für ein Mädchen. Und dann sage ich, da sagt sie, es gibt auch Jungen, die Kuscheltiere mögen. Und da sage ich spontan und schlagfertig, das sind Tunten. Ja, ganz genau. Und du hast dich persönlich als beleidigt gefühlt. Ja, an für sich schon, weil das Buch ist ja normalerweise von vorne bis hinten gelesen eigentlich sehr gut. Ziemlich gut, Ja, das war aber so die einzige Stelle, die irgendwie so ein bisschen aufgestoßen ist. Und da habe ich mir gedacht, da mussten wir anrufen. Da hast du gedacht, welcher Teufel hat den Domian da geritten? So wird was Böses zu sagen. Ja, so ungefähr, ja. Und du bist überhaupt gar keine Tunte. Nein, um Gottes Willen. Du bist also wenigstens auch nicht homosexuell. Nein, auch das nicht. Du bist eine alte Heterosocke und magst Kuscheltiere. Ja, genau so sieht das aus. Ja, soll's auch geben. Das ist ein Delfin, den habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen, kurz vor der Prüfung von meiner Lehre, 95. Ja. Und seitdem habe ich es angewöhnt, das mit ins Bett zu nehmen. Nee. Und dabei ist es bis jetzt auch geblieben. Als knallharter Mann liegst du mit einem Delfin im Bett. Das ist ja wohl unter anderem. Was liegt denn da noch im Bett? Außer deiner Frau natürlich. Noch drei Katzen und ein Hund. Das ist ziemlich eng, aber trotzdem mein Delfin, der bleibt immer dabei. Also drei Katzen und ein Hund als Kuscheltier aber, ne? Die sind echt. Ach, die sind echt? Die liegen auch noch bei euch im Bett? Die sind auch noch dabei, ja. Ist ja ekelhaft. Ja, das ist ziemlich viel Getier, aber meine Frau ist immer sehr tierlieb und da... muss ich mich wieder abfinden. Da ist euer Bett ja voller Katzenflöhe und Hundehaare. Oh nee, und da sind wir immer am Saubermachen. Ich glaube, ich muss mal zu euch nach Hause kommen und mir das Bett angucken, ob das auch hygienisch ist. Ganz frisch überzogen, ja. Sagt die Frau im Hintergrund. Genau. Wie oft bezieht ihr denn euer Bett frisch, wenn ich das mal so indiskret fragen darf? Ich sage auch gleich, wie oft ich das mache. Alle 2 Wochen. Ja, so alle 2 Wochen. Finde ich zu wenig. Ich mache das jede Woche. Ja. Oh. Ja. Ja, es ist... Ja. Meistens, bevor ich hier zur Sendung gehe, dann beziehe ich mein Bett frisch, damit ich mich freue, wenn ich nach Hause komme, in ein kuscheliges, gut riechendes Bett zu schlüpfen. Ja, das ist aber immer so viel Arbeit. Ja, es ist sehr viel Arbeit. Ich hasse es auch, aber ich muss es tun. Ja. So zum eigenen Gutgefühl. Also meiner Frau beizubringen, aber die lässt mich das immer selber machen. Ich hoffe, dass du das mit den Tunden nicht so ganz ernst genommen hast. Nein, um Gottes Ich habe das ja mit Augenzwinkern gesagt. Ja, das kann man im Buch nicht lesen. Nee, kann man nicht. Wir hätten ein Bildchen daneben malen müssen mit so ein bisschen Augenzwinkern. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen. Hast du denn früher auch schon so einen Kuscheltier-Tick gehabt, bevor deine Frau dir diesen besagten Delfin geschenkt hat? Eigentlich schon immer. Ja. Eine Zeit lang dann nicht, aber als meine Frau mir den geschenkt hat, da wusste ich schon, da habe ich auch mit ins Ehebett nehmen. Da gibt's auch keine Eifersucht dann? Nein. Wie groß ist der Delfin? Ungefähr 5, so einen halben Meter lang. Einen Meter, so groß. Ja. Sagt die Frau im Hintergrund, sie ist doch eifersüchtig auf den Delfin? Sie will mir den immer klauen, aber sie hat mir ja nun mal geschenkt, also das ist meiner und die will den immer haben. Passiert dir das dann auch schon mal im Schlaf, wenn du so ein bisschen schlaftrunken bist, dass du den Delfin anfängst zu knutschen, anstatt deiner Frau? Nee, das kann ich noch ganz gut auseinanderhalten. Da bin ich ja beruhigt. Ich muss meistens schon, wenn ich später ins Bett komme, das Tier aus den Armen meiner Frau befreien. Ah ja. Also, das gehört alles jetzt. Wir sind alle ganz froh, dass wir jetzt ein bisschen was wissen von eurem Bettleben. Ja. Was da sonst noch passiert, wollen wir gar nicht wissen. Nee, das... Würden wir natürlich auch gerne wissen, aber... Würde den Rahmen stellen. Darüber reden wir jetzt ganz einfach mal nicht. Der heterosexuelle Mario. Alles klar. Der uns von seinem Delfin erzählt hat. Tschüss, Mario. Okay, tschüss. Jetzt ist... Nein. 1 Uhr 29 und 45 Sekunden. Was bedeutet das? Wir machen eine kleine Pause. 1.30 Uhr und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 live. Und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian ohne bestimmte Themenvorgabe heute Nacht von uns. Das bedeutet, ihr könnt hier ganz einfach bei mir anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111. Und bevor es weitergeht, noch kurz drei Statements von drei Faxen zur gestrigen Sendung. Gestern hatten wir ja Hans Meiser hier zu Gast und Rainer aus Frankfurt am Main hat uns gemailt. Hans Meiser sieht so virtuell eingespielt aus. Ist er wirklich live im Studio? Na klar, war er live im Studio. Er saß hier improvisiert neben mir. Könnte man das überhaupt virtuell einspielen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja, aber in unserem einfachen Studio geht das hier nicht. Dann Michael aus Österreich hat gefragt, Hans Meiser bietet im Moment wohl wirklich die einzige Talkshow mit Niveau. Gratulation. So bleibt mir nur zu sagen, immer weiter so. Dies gilt auch für dich, Domian. Viele liebe Grüße, Michael. Und eine Äußerung von Gottfried aus Felbert, der schreibt, es wäre Hans zu raten, also Hans Meiser zu raten, seinem Chef endlich das Niveau von 1996 wieder schmackhaft zu machen, damit wir wieder eine Tagestalkshow für die nicht sensationslüsternen Zuschauer bekommen. Macht weiter so, ihr beide. Das war der Nachklapp zu gestern. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den André. Und André ist 38 Jahre alt. Morgen, Domian. Hallo, André. Ich habe das Thema Mord von vorgestern aufgenommen. Ja. Weil ich nicht durchkam. Und auch mit Opfer aus Mordgeschehen heraus, wie heutzutage damit umgegangen wird, als die als Helfer gedient haben. Hast du einen Menschen verloren? Ich habe einen Freund verloren, einen Kioskbesitzer bei mir gegenüber, der ist ermordet worden. Mhm. Und ich bin in den Kiosk reingerufen worden durch Autorufen und habe das dann miterlebt. Du hast das miterlebt sogar? Ich habe das miterlebt. André, gehst du bitte noch viel näher an den Telefonhörer? Ja, ich bin ganz nah dran. Ja, also du hast durch Autohupen bist du aufmerksam geworden, dass da irgendwas nicht stimmt. Richtig. Und bist dann in den Kiosk hineingegangen? Ja. Also es war so ein Kiosk, wo man reingehen kann, nicht so ein Bütchen, wo man draußen steht. Sondern man ging rein. Und was hast du da vorgefunden? Was passierte da, als du reinkamst? Dass ein Täter im Laden den Laden auf den Kopf gestellt hat, also im Thekenbereich alles durcheinander gewühlt hat. Wie viele Menschen waren zu der Zeit in dem Laden? Zwei. Der Kioskbesitzer und der Täter? Richtig. Ja. Er hat den Laden durchwühlt in dem Moment, als du reinkamst? Richtig. Was hat der Kioskbesitzer getan? Der war in dem Moment, saß er in der Ecke, kauernd in einer riesengroßen Blutlache und war am Stöhnen gewesen. Also das Verbrechen war da schon passiert, als du reinkamst? Ja, richtig. Und dann? Dann, ja, das ist, worüber ich nicht hinwegkomme. Der Täter kam dann auf mich zu und ich bin nicht an die Seite gegangen und habe mich ihm im Weg gestellt und habe mit ihm gekämpft. War er bewaffnet? Er hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Er hat zwar was in der Hand gehabt, was das war, einmal Geld und einmal einen anderen Gegenstand. Hatte er den Kioskbesitzer niedergestochen? Mit 21 Messerstichen, ja. Also er hatte ein Messer vorher gehabt? Ja. Dann hast du dich dazwischen vor ihn gestellt und hast mit ihm gekämpft? Ja. Und dann? Ja, und ja, dann habe ich den so lange festgehalten. Der Kampf hat circa eine Viertelstunde gedauert. Dabei bin ich dann auch verletzt worden, aber nur oberflächlich. Bis die Polizei kam. Hast du ihn festgehalten? Ja. Wie mutig, wie unglaublich mutig. Ich musste ihn dreimal loslassen. Ja, weil, wie gesagt, er hat mich gebissen, er hat mich getreten, er hat mich geschlagen. Bist du sehr stark? Bist du ausgebildet in solchen Sachen? Ja, ich habe früher ein bisschen gerungen. Mhm. Und ja, und ich war im Bergbau tätig gewesen. Mhm. Und hatte doch schon einige Erfahrungen so mit Kampfsportarten. In ja. Wie hast du ihn festgehalten? Beschreib uns das mal. Hast du ihn von hinten gepackt oder hast du den Kopf unter den Arm? Ich habe ihn von hinten gepackt. Mhm. Ich habe leider keinen Arm zu fassen bekommen, weil er unter Drogen stand und extrem kräftig war. Mhm. Und also Also war der schon ebenbürtig von der Kraft her? Ja, ich war sehr erstaunt gewesen. Wie meinst du, er stand unter Drogen und extrem kräftig? Ja, er hat extreme Kräfte entwickelt, sagen wir so. Aufgrund des Drogenkonsums vorher, meinst du? Ja, richtig. Mhm. Mhm. Und ja, der Kampf hat circa eine Viertelstunde ungefähr gedauert, bis die Polizei kam. Habt ihr eine Viertelstunde gekämpft oder hast du dann ausgeharrt mit ihm eine Viertelstunde noch? Bis nee, wir haben eine Viertelstunde gekämpft. Richtig gekämpft? Ja, richtig. Gab es einen Moment, wo du dachtest, oh Gott, ich schaff's nicht? Ja, gab es. Gab es. Hast du geschrien währenddessen? Ich habe nicht geschrien, nein. Wie ist denn die Polizei überhaupt dann auf alles aufmerksam geworden? Aufgrund der Frau, die mich auch alarmiert hat, mit dem Autohupen. Wie hatte die das denn überhaupt mitbekommen? Die wollte in dem Kiosk einkaufen. Achso, dann ist die rausgelaufen und hat gehupt. Ja, richtig. Und ist dann vor dem Kiosk geblieben, während du reingegangen bist? Ja, richtig. Und dann hat das eine Viertelstunde, und die hat dann auch die Polizei benachrichtigt? Richtig, ja. So, und dann kam die Polizei, Der Polizist kam dann rein, sieht den Täter nicht total blutüberströmt, geht wieder raus, zieht sich erstmal Handschuhe an und kommt dann rein. Wie, die geht immer raus in Ruhe und zieht Handschuhe an? Ja. Und lassen sich nochmal mit dem alleine? Richtig. War denen denn überhaupt klar, wer der Täter ist und wer das Opfer ist, dass du das Opfer warst? Im Endeffekt nein. Also ich bin dann auch im Anschluss daran, bin ich dann auch dementsprechend zur Wache gekommen, bin dort... Die haben euch beide abgeführt? Ja. Du bist abgeführt worden wie ein Verbrecher? Richtig, im anderen Streifenwagen zwar. War denn diese Frau noch da? Konnte die das denn nicht bezeugen, dass du da reingeprescht bist, um Hilfe zu leisten? Nein, in dem Moment nicht. In dem Moment nicht. Ich hatte nur kurze Schlafanzughose an und Konntest du da in dieser Panik oder in dem Schockzustand überhaupt was sagen? Ja, ich habe was gesagt. Was hast du gesagt? Ich habe sogar darauf aufmerksam gemacht, dass es noch einen Täter gegeben hat. Noch einen? Ja, dass es zwei waren. Woher weißt du das? Weil ich den einen draußen noch gesehen habe. Der ist abgehauen, als du kamst. Ja, richtig. Und ich wollte gerade noch was fragen zu dem Kampf. Während du mit dem gekämpft hast, hat er das Messer nicht nochmal gezogen? Nein. Bist du sicher, dass er diesen Kioskbesitzer ermordet hat oder der andere? Er hat ihn ermordet und es ist auch dementsprechend so festgestellt worden. Jetzt saßt du in deiner Schlafanzughose und wahrscheinlich entsetzlich aufgewühlt bei der Polizei. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann sind wir zu einem Kommissariat gefahren in die nächstgrößere Stadt. Von da aus dann wieder in unsere Stadt rein, dann wieder zurück und wieder zurück, weil da Kompetenzstreitigkeiten waren. Das kam dann auch noch hinzu? Ja. Also die haben dich erstmal hängen lassen? Ja. Und dann kamen Kompetenzstreitigkeiten. Wie lange hat es denn gedauert, bis die gecheckt und gerafft haben, dass du überhaupt nichts mit der Tat zu tun hast, sondern dass du nur Gutes wolltest? Circa 22.30 Uhr. Wie viele Stunden waren das dann? Das sind ungefähr gewesen 2,5 Stunden später. Wie ist das dann klar geworden? Aufgrund der Vernehmung der Frau, die... Der Zeugin. Mhm. Ja. Und dann hat man dich laufen lassen? Nein. Nein? Man hat mich Polizei... polizeidienlich, fotografiert, Gewebeproben genommen, Blutproben genommen und. Weil immer noch ein Restverdacht bestand, oder? Nein, im Endeffekt hieß es darum, um Spuren zu sichern, die der Täter auch an mir... Ist das okay? Oder fühlst du dich da schlecht behandelt? Ich fühle mich dadurch auch schlecht behandelt. Warum? Weil im Endeffekt sie mich total kalt liegen gelassen haben. Und das Schlimmste daran ist, dass das in dem Kiosk selbst von mir eine völlig durchdachte Aktion war, da reinzugehen. Das war keine durchdachte? Doch, war eine durchdachte. Inwiefern durchdacht? Ja, weil zum Beispiel, der Täter war ja auch verletzt gewesen. Und auch bei dem Kampf habe ich nicht einmal geschlagen, weil ich Angst hatte, ich könnte ihn verletzen. Also so viel Nerven hast du gehalten? Hattest du denn nicht selbst Todesangst? Nein, habe ich nicht gehabt. Wie kommt das? Bist du so hart gesotten? Nein. Wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte, absolut nicht. Nur ich habe in einer ähnlichen Situation aus dem Berufsleben her dementsprechend sehr gut reagiert. Mhm. Das heißt, dass ich dadurch auch Menschenleben gerettet habe. Mhm. Also im Klartext... In deiner, du hast etwas ganz Mutiges gemacht, ne, das müssen wir nochmal ganz, ganz eindeutig sagen. Ohne dich wäre der Täter vielleicht davongekommen und man hätte ihn heute noch nicht, ne, kann sein? Kann sein, muss nicht sein. Muss nicht sein, klar. Und der Mann ist während dieses Kampfes gestorben, der Kioskbesitzer? Ja. Mhm. Der war also tot, als die Polizei kam? Nein. Aber er war kurz vorm Sterben? Das ist ja gerade da, wo ich drüber ich nicht wegkomme. Der Rettungswagen kam circa noch 10 Minuten später. Mhm. Das habe ich dann auch im Nachhinein erst erfahren. Also nachdem die Polizei da war, kam dann 10 Minuten später erst der Rettungswagen. Richtig. Auch alles viel zu spät, aber naja. Ja, genau das ist es. Und die haben dann noch versucht, eine Dreiviertelstunde ungefähr den wieder zurückzuholen. Mhm. Und ich mache mir heutzutage einen Vorwurf, dass ich ihm nicht geholfen habe, dass ich den Täter hätte laufen lassen und mich um den Kioskbesitzer kümmern müssen. Und hätte zumindest versuchen müssen, eine Blutung stoppen können, was mir auch vom Fachlichen her hätte ich mir zugetraut und dass er dann noch am Leben wäre. Also du machst dir diesen Vorwurf, den du gerade formuliert hast. Ja. Was wirfst du der Polizei oder den Behörden vor? Dass die in dem Moment zu langsam reagiert haben. Dass die ganze Situation im Moment nicht gescheckt haben. Was passiert ist, dass sie auch sich selbst erstmal in Sicherheit gebracht haben. Auf gut Deutsch, dass sie sich dementsprechend mit Handschuhe angezogen haben und. Dass sie auch die ganze Situation in dem Moment nicht richtig eingeschätzt haben. Und als drittes dann natürlich, dass du dich auch sehr schlecht behandelt fühlst. Ich fühle mich im Endeffekt nicht schlecht behandelt mehr. Das ist nicht der richtige Ausdruck. Ich fühle von mir selbst her, dass ich mit dieser ganzen Situation allein gelassen worden bin. Ja. Weil ich psychisch extreme Probleme damit habe. André, wann war das genau? Am 18.11.1995 um 19.51 Uhr. Ist dann doch schon eine ganze Weile her. 3 Jahre, 2 Monate und 7 Tage. Du warst bei der Gerichtsverhandlung dabei? Ich war nur kurz dabei und bin dann raus, weil ich es nicht einfach nicht mehr ertragen konnte. War der Täter beständig? Teilweise schon. Es sind dann Gutachten erstellt worden aufgrund seiner Alkoholprobleme, auf seine Drogenprobleme, dann sind Befangenheitsgutachten gestellt worden. Ja. Und das wird eventuell nochmal wieder aufgerollt. Wie, zu was ist er verurteilt worden? Zu lebenslang mit Sicherheitsverwahrung. Ah, das doch. Ja, das doch. Höchste Kategorie von Mord. Mhm. Ist der andere Mittäter auch gefangen genommen worden? Ja. Ist er. Mhm. Jetzt beschäftigt dich diese Sache so lange, so viele Jahre. Ja, und ganz extrem. Bist du in überhaupt gar keiner psychologischen Behandlung, Betreuung gewesen? Ich bin mittlerweile in 2 Kliniken gewesen. Mhm. Einmal für EMDR, das heißt für Flashbacks. Also ich durchlebe dieses posttraumatische Syndrom, sagen wir mal so, täglich. Mhm. Ich habe meine Flashbacks, dass ich das komplett jeden Tag fast durchlebe. Mhm. Mit Körperflüssigkeiten, mit alles drum und dran. Das heißt, der Klinikaufenthalt hat aber auch nicht viel genutzt. Er hat eine Menge genutzt. Mhm. Im Allgemeinen wieder mit Umgang mit Menschen. Ja. Ich gehe in meiner Stadt hier gar nicht mehr raus, weil ich Angst habe. Weil ich auch aus diesem Täterkreis bedroht worden bin mit Morddrohungen. Ja, und selbstfremde Leute haben mich damals angesprochen bei uns auf dem Wochenmarkt und haben mich dann auch als Mörder betitelt. Dich als Mörder betitelt? Ja. Warum? Ja, weil ich den Täter festgehalten habe und mich nicht um das Opfer gekümmert habe. Also das kann man natürlich so sehen, aber im ersten Moment, als du mir das gerade erzählt hast, habe ich innerlich wirklich stramm gestanden und habe gedacht, mein Gott, ist das ein mutiger Mann. Und du hattest ja im Prinzip nur Gutes im Sinn. Natürlich kann man im Nachhinein schlau sagen, ja, hättest du mal so gemacht und so und dann wäre es so, natürlich. Aber ich finde diese Motivation von dir absolut in Ordnung und ehrenwert, dass du den Täter, es hätte ja auch so sein können, dass du ihn sehr schnell schnappst und dass sehr schnell Hilfe kommt. Also dass beides in die Gänge gekommen wäre, hätte ja sein können. Das ist ja nicht deine Schuld, dass die Polizei so lange brauchte und dass der Krankenwagen nur noch länger brauchte. Deswegen, ich sehe bei dir, sehe ich keine Schuld, André. Man kann das so sehen, ja. Aber ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr respektabel, dass du dich so verhalten hast. Das sage ich nicht nur, um dich jetzt hier zu beruhigen, weil es dir dreckig geht. Ich würde es überhaupt nicht sagen, wenn ich anderer Meinung wäre. Das weiß ich, dafür kenne ich die Sendung zu gut. Und nein, aber ich kann es mir selbst nicht sagen. Ich komme immer wieder an dem gleichen Punkt raus, wo der Täter auf mich zukommt. Mhm. Und da ist ein Punkt erreicht, wo ich nicht drüber, einfach, wo ich merke, dass ich da falsch reagiert habe. Lebst du im Moment sehr isoliert und einsam? Ja, richtig. Ja. Du bist auch nicht berufstätig? Nee, nicht mehr. Ich bin aufgrund dieser Sache dann auch arbeitslos geworden, bin ausgesteuert mittlerweile, habe anderthalb Jahre kein Arbeitslosengeld gekriegt, kein Krankengeld, nichts mehr gekriegt. Das heißt, dein ganzes Leben ist letztendlich auch ruiniert dadurch? Richtig, ja. Hast du Familie, Freundin? Mein Vater ist am Sonntag gestorben und heute war die Trauerfeier. Das kommt jetzt auch noch dazu? Ja. Hast du eine enge Verbindung zu dem Vater gehabt? Ich habe eine sehr enge Verbindung zu dem Vater gehabt, ja. Und hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin, die lebt zwar in Hamburg, nur ich habe im Moment nicht die Möglichkeit, eine Beziehung aufzubauen, weil ich mit meinem Leben selber fertig werde. Hast du denn im Moment einen Kontakt zu einem Therapeuten, einem Psychiater? Ich bin vor 3,5 Wochen aus der Klinik gekommen und bemühe mich jetzt die ganze Zeit über Therapeuten zu finden. Mein behandelnder Psychiater hat in der Zwischenzeit, wo ich in der Klinik war, ja aufgehört, in Ruhestand gegangen und jetzt bin ich bei dem Neuen und ja, ich habe kein Vertrauen zu ihm. Und du bist auf der Suche nach einem Neuen? Ja, und vor allen Dingen auch nach einer speziellen Therapieform hier im Umkreis, ich sag mal von 100 Kilometern. Also André, du weißt ja, wenn du diese Sendung kennst, dass ich kein Therapeut und kein Psychologe bin. Nein. Insofern bin ich natürlich jetzt vollkommen überfordert, dir eine adäquate Therapiemethode zu empfehlen. Du weißt aber auch, wenn du die Sendung kennst, dass hier im Hintergrund ein Fachmensch immer sitzt. Ja. Ich würde vorschlagen, dass du dich mit Petra jetzt weiter unterhältst. Kann ich machen, ja. Finde ich sehr wichtig. Und ich kann dir nur von meiner Seite aus jetzt als Mensch, der dich jetzt gerade kennengelernt hat, nochmal sagen, dass ich das ausgesprochen mutig finde, was du gemacht hast. Und ich sehr, sehr gerne ermutigen möchte, jetzt auf diesem therapeutischen Weg auf jeden Fall weiterzugehen und die Hoffnung ausspreche, dass du nach all diesen vielen Jahren doch allmählich wieder ein bisschen Tritt in dein Leben findest. Das wünsche ich mir selbst. Ja. Nur im Moment ist es sehr, sehr schwer. Und vor allen Dingen, wenn man auch, man wird ja auch speziell dann zum Gutachter geschickt. Und der Gutachter schreibt dann in seinem Bericht rein, dass für mein Fehlverhalten ich nicht noch belohnt werden soll. Dann. Der Gutachter schreibt auch das Wort Fehlverhalten? Fehlverhalten, ja, richtig. Kann ich jetzt nicht so viel, überhaupt nicht verstehen und macht mich auch schon wieder ein bisschen aggressiv, wenn ich das höre. Ja. Also André, die Petra wird dich jetzt gleich zurückrufen. Ja. Leg bitte auf. Alles klar. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss, André. 1.50 Uhr. Und es geht weiter mit Konstanze, 22. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Konstanze. Guten Morgen. Ja, also ich habe ungefähr vor 3 Monaten mein Gedächtnis verloren, weil ich als Kind sexuell missbraucht worden bin von meinem Onkel. Und die Ärzte und Psychologen haben mir gesagt, es ist eine natürliche Reaktion meines Körpers, weil ich alles verdrängen wollte und vergessen wollte. Und jetzt ungefähr seit 3 Wochen bin ich wieder zu Hause. Und ja, es geht mir zu Hause eigentlich viel besser, wo ich die Therapien und so nicht habe, obwohl... Konstanze, zur Einordnung, dieser sexuelle Missbrauch hat in welchem Alter von dir stattgefunden? Also das kann ich nur vermuten. Also 3 bis... Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich, weil ich weiß ja im Prinzip nichts. Ich weiß nur von Erzählungen. Meine Mutter weiß es. Mhm. Und wenn ich Fotos oder so angucke, dann kann ich das nicht so nachvollziehen. So von mir, also Kinderfotos oder so, kann ich das nicht nachvollziehen, genau. Mhm. Also er hat aber auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum stattgefunden. Ja, mehrere Jahre. Mehrere Jahre vom Onkel. Ja. Mhm. Nun sagtest du gerade, du hättest vor 3 Monaten dein Gedächtnis verloren. Mhm. Was bedeutet das? Ja, ich meine, also ich bin vor 3,5 Monaten oder so ungefähr umgefallen. Mhm. Das erste Mal bin ich umgefallen im Juli, die letzten Jahre. Also ohnmächtig geworden? Ein Wachkoma, kann man eher sagen. Also ohnmächtig nicht. Also ich hatte Puls und alles war noch da und ich war nur nicht ansprechbar. Mhm. Und habe auch so die Menschen um mich herum nicht wahrgenommen. Und da bin ich das erste Mal ins Krankenhaus gekommen und da hatte man gedacht, dass ich wohl zu viel getrunken hätte. Mhm. Und hat mich dann am nächsten Tag, bin ich dann auch wieder entlassen worden. Mhm. Da habe ich mir auch wohl noch keine Gedanken gemacht. Also ich kann das jetzt nur erzählen, wie die Leute mir das erzählt haben. Ja. Und dann bin ich wieder vor 3,5 Monaten oder so umgefallen. Mhm. Und dann bin ich aber gleich in ein Krankenhaus gekommen, wo gleich eine Psychiatrie mit drin ist. Und die wussten mit mir nichts anzufangen. Und deswegen hat man mich dann in die Psychiatrie gesteckt. Und als, ich bin ganz aufgeregt. Wie lange warst du denn, wie lange hat denn dieser Zustand des Wachkomas, wie du es nennst, angehalten? Eine Stunde, ein Tag? Nee, ungefähr so zwischen 12, 16 Stunden. 12, 16 Stunden? Ja. Also diese Zeit ist vollkommen weg bei dir? Ja. Und dann bist du wieder wach geworden und hast deine gesamte Vergangenheit vergessen? Nee, ich bin ja ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Dann bin ich umgefallen und da wollten sie mich dann da lassen zur Untersuchung und wollten eben auch checken, ob kreislaufmäßig und so alles bei mir okay ist. Und der Psychiater oder die Psychologin hat dann schon gedacht, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ja. Und dass ich der Verdacht auf sexuellen Missbrauch war auch schon da, so von meinem Verhalten her und so. Mhm. Und dann war ich ungefähr 2 Wochen in dieser Klinik. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich kann mir das nicht vorstellen, was es bedeutet. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Beschreib mir das mal. Du bist dann irgendwann wieder wach geworden nach den 16 Stunden. Und wie hast du dich da gefühlt? Ja, das war ja so, dass ich habe in dieser Klinik, also nachdem ich ja drin war, dann war ich ja 2 Wochen da und dann bin ich ja wieder umgefallen. Mhm. Und daraufhin habe ich erst mein Gedächtnis verloren. Also ich bin umgefallen, ich bin in der Dusche umgekippt, man hat mich gefunden. Mhm. Und dann hat man mich in die geschlossene, also das ist ja, in der Psychiatrie gibt es ja die offene und die geschlossene. Und da war ich dann in der geschlossenen und da sind dann immer ganz viele Leute hin und her gegangen, haben mich angeguckt und ich habe mich total erschrocken, weil ich nicht wusste, wo ich war oder ich wusste auch nicht, wer ich bin. Darauf wollte ich hinaus. Ja. War das so ein Gefühl, dass du plötzlich wach wurdest dann in einer Umgebung, die du nicht kanntest und du dir selbst auch ganz fremd warst? Ja. Wusstest du deinen Namen? Nein. Nein. Du wusstest auch nichts in deiner Vergangenheit? Gar nichts. Das muss ein ganz, ganz schlimmes Gefühl sein. Mhm. Ja, die Schwestern und so sind ja mal davon ausgegangen, es wäre nichts passiert. Mhm. Und haben mich dann auch gar nicht so weiter beachtet. Gerät man da nicht in Panik, wenn man gar nichts mehr weiß plötzlich? Ich habe es vielleicht noch gar nicht begriffen, um in Panik auszubrechen. Mhm. Also hast du nicht die Schwestern gefragt, wer bin ich? Und ich hatte viel zu viel Angst. Ja, du hast kaum was gesagt wahrscheinlich. Gar nichts, nee. Mhm. Ich lag da einfach nur und habe das gar nicht so wahrgenommen. Und gab es denn irgendetwas, an das du dich erinnert hast? Nee, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Wie lange warst du in der Klinik? 3 Monate. 3 Monate? Das heißt, und du bist jetzt zu Hause? Ja. Und es geht dir jetzt, wie du gerade gesagt hast, zu Hause viel besser? Ja. Und wann stellten sich so die ersten Erinnerungen wieder ein? ja, so mit der Zeit. Also es sind dann so Sachen, ich war mal mit einer Freundin einkaufen und dann habe ich so ein Pullover gesehen und dann habe ich gesagt, dieser Pullover, ein Freund von uns, hat genau den gleichen Pullover. Und da konnte ich mir vorstellen, wie zum Beispiel der Freund aussah. Ich sehe mal ganz oft Bilder, und aber inzwischen, ich erzähle meinen Freunden und meiner Familie teilweise gar nicht mehr, wenn ich mich an irgendwas erinnere, weil sie immer so hoffnungsvoll dann sind. Wie ist der Zustand denn heute, so ganz aktuell? Weiß die Konstanze, mit der ich jetzt rede, weiß die eigentlich doch wieder so eine ganze Menge, oder ist das gesamte Bild deiner Biografie die wieder vor Augen? Nicht. Ich lerne mich praktisch neu kennen. Wo sind denn die größten Lücken? In welchen Zeitabständen oder in welchen Themenbereichen? Eigentlich alles. Also ich weiß nicht, was ich früher gemacht habe. Also meine erste Erinnerung fällt mir gerade ein, das war die, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich lag mal im Krankenhaus und da konnte ich nachts immer nicht schlafen und dann habe ich immer, ich weiß nicht, ob du dieses Spiel kennst, eine kleine Dickmadam. Nee, kenne ich nicht. Das zählt man so an den Fingern ab. Eine kleine Dickmadam ging mal in den Laden und das ist ein Lied, das mir einfiel. Ja, doch, meine Mutter hat mir das früher manchmal vorgesungen oder so. Ja, da muss man immer so die Finger einfielen. Ja. Da war ich aber ganz klein noch. Ja, ich ja, auch. Ja, cool. Ja. Und das ist das Erste, was mir wieder einfiel aus der Kindheit. Ja. Und das sind dann immer so auch, meine Lieblingsgeschichte, so denke ich, war immer Heidi. Heidi mochte ich ganz gerne. Und aber es sind immer nur so Kleinigkeiten, viel aus der Kindheit weiß ich nicht. Aber es kommt immer so sporadisch und so peu à peu kommt wieder was zu hoch irgendwie oder zu Bewusstsein. Aber für mich sind das nur kleine Sachen. So ganz Kleinigkeiten, so nichts wichtig. Im Prinzip ist es schon wichtig, aber doch nicht so wichtig. Du lebst in einer intakten, guten Familie im Moment. Ja. Bei deinen Eltern. Ja. Mit Geschwistern auch? Ja, ich habe drei Brüder. Ja. Und bist wahrscheinlich jetzt aufgrund deiner Krankheit auch, du kannst sonst gar nichts machen. Nicht studieren, keine Lehre oder arbeiten, das geht nicht. Also doch, ich mache eine Ausbildung als Restaurantfachfrau und ich habe einen super Chef, muss ich sagen. Also im Prinzip, mein Umfeld ist super. Es gibt immer ein paar Ausnahmen. Aber so von meinem Chef her, ich mache jetzt versuche zumindest im März meine Zwischenprüfung zu machen. Ach so, das funktioniert doch alles. Nee, also ich muss alles neu lernen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wenn man das Gedächtnis verliert, verliert man dann zum Beispiel auch all das, was man gelernt hat? Das kleine 1x1 zum Beispiel? Nee, das ist ja dieses Komische. Ich habe im Prinzip nur das verlernt, was ich selber erlebt habe. Ach so. Und jetzt so, was ich in der Schule, also es ist jetzt ganz blöde gesagt, ich wusste von Anfang an, dass man morgens frühstückt und dass man abends Abendbrot isst. Das wusste ich so, diese Sache. Und die Hauptstadt von Frankreich wusstest du auch? Die, bitte was? Die Hauptstadt von Frankreich als Beispiel jetzt so aus. Nee, das sind so Sachen, wo ich mich dann auch länger konzentrieren musste. Dann, also es war auch, dass ich vom Krankenhaus mal das erste Mal wieder in der Berufsschule war und alles neu kennengelernt habe und ich kannte da überhaupt niemanden so und das war alles so fremd und auch meine Freunde, also teilweise haben die gesagt, weil ich die Leute mal früher gerne verarscht habe, haben die dann immer gesagt, nun stell dich mal nicht so an und so, ne? Und viele denken auch, ich will mich im Mittelpunkt stellen. Du hast aber jetzt ein gutes Gefühl bei deiner Ausbildung und auch mit deinem Chef zusammen, dass du da eine gute Atmosphäre hast, um das zu schaffen. Ja, also ich gebe nicht auf, weil das bringt mir nicht weiter. Das habe ich gelernt im Krankenhaus. Das ist natürlich auch das Beste überhaupt, das so zu sehen, ne? Ja, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Bist du denn auch in einer Therapie, bezüglich des sexuellen Missbrauchs? Würde ich gerne machen, aber im Moment habe ich da, glaube ich, gar keinen Kopf. Ich muss erstmal in den Alltag wieder reinkommen. Ist klar. Und das ist ganz schön schwierig. Liebe Konstanze, du hörst unsere Musik im Hintergrund. Das heißt, gleich werden die Leitungen hier gekappt. Möchtest du denn gerne mit meiner Psychologin auch nochmal ein paar Worte sprechen? Ja, gerne. Ja? Dann das Prozedere kennst du ja. Leg mal auf und die Petra ruft dich gleich nochmal an. Ja. Ich fand es interessant, mit dir zu sprechen und wünsche dir alles Gute und dass alle Erinnerungen wieder richtig hell und wach werden. Ja, danke. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Konstanze. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. Nacht in der Technik, Jeanette Krause. Morgen wieder 1 live, Domian Talk Radio vom WDR. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage bye bye, bis morgen. Ciao.